Ja, also im Namen der Veranstalter begrüße ich euch ganz herzlich zur letzten Veranstaltung vom Camp zur Podiumsdiskussion nach Heiligendamm. Wir haben Vertreter auf dem Podium sitzen vom Antifa-Cock aus Düsseldorf. Das ist der Tom. Der Antifa-Cock ist in der interventionistischen Linken in Heiligendamm aktiv geworden. Dann haben wir den Philipp von der autonomen Antifa F aus Frankfurt. Die Antifa F ist ein Teil des Ums Ganze Bündnis, was ansonsten auch noch besteht aus der ehemaligen, aus Top Berlin, also einem Teil der ehemaligen KP Berlin und auch einigen Gruppen aus Nordrhein-Westfalen. Und dann haben wir den Alex Feuerherd. Der Alex Feuerherd war als einziger von den Diskutierenden nicht in Heiligendamm gewesen. Er ist freier Mitarbeiter der Jungle World und für die jüdische Allgemeine und hat also auch sozusagen seine Freundin nicht mitgebracht. Also er spricht nicht für eine Gruppe heute Abend. Die Diskussion wird folgendermaßen ablaufen, und zwar haben die einzelnen Teilnehmer Input-Referate vorbereitet von 10 Minuten ungefähr, vielleicht auch etwas länger. Danach könnt ihr gerne kurze Rückfragen zu den Referaten stellen. Inhaltliche Fragen muss ich aber allerdings trotzdem bitten, dass die hinten angestellt werden, wenn die einzelnen Diskussionsteilnehmer dann auch auf ihre Beiträge eingehen konnten. Und insofern hoffe ich erstmal auf eine fruchtbare Diskussion, und auch ihr seid natürlich ganz herzlich eingeladen, euch am Ende hier zu beteiligen und dafür zu sorgen, dass es vielleicht auch etwas unterhaltsam werden könnte. Ja, vielen Dank. Also dann möchte ich den Tom als erstes bitten, seine Position vorzutragen. Ja, hallo erstmal. Ich bin der Tom, genau, von Antifa-Cock Düsseldorf. Wir haben, wie die Moderation das schon richtig sagte, so ein bisschen bei den Aktivitäten der interventionistischen Linken mitgemacht, insbesondere haben wir einen eigenständigen Blog, Make Capitalism History, auf der Großdemo am 2. Juni organisiert und haben uns mehrere Monate lang in diese Kampagne Block G8, habt ihr ja vielleicht mitbekommen, diese Massenblockaden des sogenannten zivilen Ungehorsams, dort, wie soll man sagen, eingebracht und gemeinsam dort ein recht breites Bündnis geschmiedet, was das Ganze da auch über die Bühne gebracht hat. Ich selber habe mich jetzt nicht so mit der Position hier vorbereitet, sondern eher so eine Art Rückblick vorbereitet auf die Ereignisse rund um Heiligendamm und Rostock. Ich hoffe, dass es auch für euch vielleicht daraus eine Position erkennbar wird, die es da zu diskutieren später gilt vielleicht. Blick zurück auf die G8-Proteste. Für die interventionistische Linke war die Beteiligung an den Protesten gegen den G8-Gipfel das erste große gemeinsame praktische Projekt. Vorher gab es die IL öffentlich wahrnehmbar zumindest nicht. Da freut es uns eigentlich, unumwunden feststellen zu können, dass die Woche an der Ostsee für uns und alle anderen Spektren der Bewegung ein großer Erfolg war. Der G8-Gipfel von Heiligendamm wird in dieser Form in Deutschland sicherlich der letzte gewesen sein. Noch einmal 100 Millionen auszugeben aus dem Staatshaushalt, nur um über das Wetter zu reden, ich glaube, es hat wenig Erfolg. Für unübersehbar viele Leute ist deutlicher als vorher, dass die G8 welthistorisch nichts mehr reißen werden, dass der neoliberal deregulierte Kapitalismus längst befreit von dem Sozialkrempel aus den Zeiten der Systemkonkurrenz aktuell einfach das macht, was er am besten kann. Krieg führen, ganze Kontinente verwüsten und ansonsten Gesellschaften immer wieder ordentlich durchrütteln, hat das volle Programm. Und weil das, und dazu hat Heiligendamm seinen Teil beigetragen, mittlerweile erheblich mehr Leute wissen als wir paar radikalen Linken, hat die Große Koalition und die liberal-ökologisches Oppositionspendant auch ein echtes Hegemonieproblem. Fast 50% der Leute halten den Sozialismus wieder für, Zitat, eine gute Idee. Was auch immer sie darunter verstehen. Der für uns entscheidende Maßstab der Kritik liegt in der Orientierung auf eine Politik, die von links her auf gesellschaftlich relevante Interventionen in gesellschaftlich relevanten Auseinandersetzungen zielt. Das heißt einerseits auf ein gemeinsames Handeln in offenen und breiten Bündniskonstellationen und andererseits auf die Zuspitzung und Vertiefung gesellschaftlicher Konflikte in antagonistischer Perspektive. Dieses Projekt einer effektiv interventionistischen Linken sollte in der Anti-G8-Mobilisierung seinen ersten Praxistest erhalten. Das war unsere Entscheidung vor gut 2 Jahren, denn noch immer gilt der alte Satz, dass zuletzt die Praxis der Beweis der Wahrheit ist. Der Anti-G8-Protest in Rostock war der seit Jahren größte Mobilisierungserfolg der Linken in Deutschland. Gemeinsam mit Genossinnen und Genossen aus verschiedenen Ländern haben wir den Gipfel effektiv blockiert, wurde mit der Demonstration in den Camps und während der Aktionstage eine rebellische Welt lebendig. Linke Globalisierungskritik, wurde Massenpraxis. Genau das wollte der innere Arm der Macht im Vorfeld schon verhindern. Doch das Gegenteil war der Fall. Nach den bundesweiten Hausdurchsuchungen nach § 129a und selbst der Wanderkessel von Hamburg stärkte letztendlich nur die kämpferische Grundausrichtung der Bewegung. Dabei blieben die Polizeiübergriffe kein Privileg der Rostocker Samstagsdemonstration. Hunderte Genossinnen saßen tagelang in den Hundezwingern der Staatsgewalt. Für die Kavaller und das Establishment galten auch unsere geplanten Blockaden, solange sie hofften, sie militärisch verhindern zu können, als böse Gewalt. Erst später waren es dann die endlich ersehnten friedlichen Bilder. Dabei sorgte die Polizei zeitgleich zu diesen befriedenden Meldungen für die Öffentlichkeit vor Ort am Westtor des Sicherheitszaunes mit Wasserwerfern, CS-Gas und Knüppeln am Donnerstag für die meisten Schwerverletzten der gesamten Protestwoche. Auch nach Rostock kam es zu Hausdurchsuchungen und mit den aktuellen Bundeswehrdebatte verbindet man nicht mehr nur Afghanistan, sondern auch tendenziell übergeschnappten Polizeichef an der Ostsee, der so mal eben einen Bundeswehr-Tornados zur militärischen Luftaufklärung über unsere Camps anordnete. Der 2. Juni. Fast ist es untergegangen. Die Demo in Rostock fand am 40. Jahrestag der Erschießung von Benno Ohnesorg statt. An der Demonstration nahmen 60.000 bis 80.000 Menschen teil und zogen über weite Strecken durch ein menschenleeres Rostock. Die umstrittenen Geschehnisse am Stadthafen sind euch allen wahrscheinlich längst bekannt. Steinwürfe, die öfter eigene Leute als Polizisten trafen, ein zerstörtes Bullenauto, Bullenangriffe, die zurückgeschlagen wurden, Demonstrantinnen, die genervt oder verängstigt waren und weggingen. Geschichte von Desorientierung und Übermut, Ohnmacht und Kollektivität, Freude und Angst. Für die einen sind es die Krawalle von Rostock, für die anderen der Tag, an dem die Bullen mal wieder rennen mussten. Für die einen hat der schwarze Block die Polizei angegriffen und für andere hat die Polizei provozierend angefangen und die passende Antwort bekommen. Und für wieder andere gehören Klirne, Schaufenster einfach irgendwie so dazu, zu einem solchen Großereignis. Die Diskussion durchzieht und polarisiert auch die EL. Wir sind, um es zugespitzt und provoziert zu sagen, Krawallanten und Abwiegler in einem. Wir sind der schwarze Block und die Deeskalationskombo. Das ist sicherlich kein Zufall, auch wenn uns das selber vor Rostock vielleicht gar nicht so bewusst waren. Wir wollten in unserem offenen Make Capitalism History Blog die Vielfalt unseres Zusammenhangs als Initiative für eine linksradikale, antagonistische Bewegung in einer großen Demonstration präsentieren. Was uns auch mit schätzungsweise 6.000 bis 8.000 Leuten eigentlich ganz gut gelungen ist. Das Problem in Rostock am 2. Juni bestand für uns nicht darin, dass es zur Auseinandersetzung mit der Polizei gekommen ist, dass Scheiben klirrten und Steine flogen. Problematisch war, dass jedenfalls für eine bestimmte Zeit kein Akteur das Ganze im Blick behielt, die Demonstration gemeinsam zu Ende zu bringen. An einer Stelle fand ein nettes Konzert statt, an einer anderen Stelle flogen die Fetzen. Statt die Reihen zu schließen, wurden die Bullen immer wieder die Gelegenheit gegeben, brutal in die Demo reinzugehen, gepaart mit wohlfeiler Distanzierung und Verharmlosung der Polizeigewalt seitens einiger Karrieristen. Trotz dieser Selbstkritik bleibt festzuhalten, dass es uns zuletzt und gemeinsam mit vielen anderen dennoch gelang, das Abschlusskonzert vor der Auflösung zu bewahren. In den Tagen nach der Großdemonstration zeigte sich, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre in dem breiten Vorbereitungsbündnis über die Abgrenzungsreflexe triumphieren konnte. Dabei waren viele Leute von uns, andere Aktivistinnen in den Camps und aus den Reihen der verschiedenen Bündnispartner zunächst relativ verunsichert. Verunsichert in doppelter Hinsicht. Erstens auf welcher Grundlage wir miteinander Politik machen, uns über Gemeinsames und Trennendes verständigen und welche Reichweiten Absprachen haben. und zweitens, wie sich in den nächsten Tagen der Polizeiapparat verhalten würde, der für massive Gewalt und Übergriffe gegen Demo-Teilnehmerinnen weitgehend öffentliche Rückendeckung erhalten hatte. Die gemeinsame Diskussion war mitentscheidend, um sie nicht entmutigen zu lassen. Dass uns dies gelungen ist, zeichnete sich schon am Montag bei der Migrationsdemo ab. Und das trotz des scheinbaren Gleichklangs eines Distanzierungskorps, in dem einige Tenöre nicht einmal vor einem Nazi-Vergleich zurückschreckten und Genossinnen gleich der Polizei ausliefern wollten. Das waren allerdings auch diejenigen, die eigentlich fassungslos vor dem Mut und der Entschlossenheit in den folgenden Tagen erstaunten. Denn die adäquate Antwort auf den Samstag und die Medienberichterstattung darüber erfolgte durch die Tausenden, die blieben oder für die Aktionswoche sogar extra angereist kamen. Das war die Abstimmung mit Füßen, keine Intrigen und Horrorszenarien konnten das so gewonnene Selbstvertrauen mehr in Frage stellen. Eine Absage der Blockaden kam nicht in Frage. 48 Stunden andauernde Belagerung des Gipfels waren ein Riesenerfolg unter Bildersturm. Tausende Aktivistinnen, die Robocops rechts liegen lassend, besetzten triumphierend die rote Zone vor dem Sperrwall. Die Show hinter dem Zaun war dicht und die Macht in Heiligendamm zumindest mal für 2 Tage reichlich am Ende. Dass diese kollektive Selbstermächtigung in ihrer politischen Perspektive über das unmittelbare Ergebnis hinausweisen kann, ahnt der konservative Klasseninstinkt meist sofort. Zitat, Schlimmes ist geschehen, resümierte der Leitartikler der FAZ den Erfolg von Heiligendamm und macht folgende Feindmarkierung. Zitat, es geht um Organisationen, die begrenzte Regelverletzungen für legitim halten. Diese Strategie geradezu zum Programm erhoben haben und damit in den Rechtsstaat eine Bresche schlagen, die dann diejenigen nutzen, denen es um entgrenzte Regelverletzungen als um schiere Gewalt geht. Man sollte es in Deutschland wissen, auf die Gewalt gegen Sachen folgt die Gewalt gegen Personen. Das heißt der politisch motivierte Mord. Zitat Ende. Weniger um die zuletzt behauptete Kausalität als um die darin begriffene Bedeutung und Bereitschaft der massenhaften Grenzüberschreitung geht es. Die Sache wieder gemeinsam in unsere Hände zu nehmen, in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen einzugreifen und präsent zu sein. Gemeinsame Erfahrungen und Solidarität zu organisieren, um gegen Staat und Kapital zu intervenieren. Eine Bresche schlagen. Wir haben verstanden. Die antike Achtwoche an der Ostsee und ihre Choreografie des Widerstandes weisen jedoch in einer anderen Perspektive über den unmittelbaren Erfolg hinaus. Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie ohne große Apparate organisiert wurden. Was in anderen Gegenden Europas aktivistische linke Gewerkschafts- und Parteistrukturen mittragen, ist bei uns Mangelware. Die Gewerkschaften wollten sowieso nie. Die neue Linkspartei ist jedenfalls aktuell überhaupt nicht bewegungsorientiert. Und ATTAC, der größte Akteur jenseits der radikalen Linken, verfügt über weniger Ressourcen, als viele vorher glaubten. So entsprang das ganze Geschehen im besten Sinne einer Basismobilisierung ohne Geld und Hauptamtliche, gestützt allein auf die Erfahrung und den Einsatz der Aktivistinnen selbst. Das bewiesen auch die Dissent-Info-Tour und die internationalen linksradikalen Vernetzungstreffen, die europaweit für die Protesttage mobilisiert haben. Es ging aber auch nicht ohne die Zusammenarbeit, die wir als IL zusammen mit anderen Teilen der Bewegung suchten. Ausdruck einer Bündnispolitik, die quer gegen alle scheinbar unüberwindlichen Widersprüche das gemeinsame Handeln in die erste Reihe rückte und verschiedene politische Spektren von der radikalen Linken über ATTAC bis zu den NGOs in einen Wirkungszusammenhang setzte. Das lief nicht ohne harte Kompromisse. Da kommen die Kollegen bestimmt gleich zu Zuge. Dennoch, aufs Ganze gesehen, funktionierte es und die Anerkennung der Differenz innerhalb der Bewegung stiftete Vertrauen. Zumindest an diesem Punkt hatten wir mal völlig recht. Wir waren uns sicher, dass der Protest gegen den G8 nur als gemeinsamer erfolgreich sein kann und kritisierten die linksradikale Selbstgenügtheit, die es zum Beispiel bei einigen Dissent im Dissent-Netzwerk gab. Wir irrten uns aber auch. Zum Beispiel darin, dass allein die radikale Linke gut und gerne 15.000 Aktivistinnen mobilisieren kann. Für sie alle Orte und Diskussionen und Möglichkeiten, das gemeinsame Handeln zu schaffen, ist wohl der größte der politischen Herausforderungen, die uns jetzt gestellt sind nach Heiligendamm. Die erfahrene Produktion des Gemeinsamen, ihre Netzwerke und Kooperationen mithin die erwachsene Autonomie der Bewegung kann nur Bestand haben, wenn sie zugleich die Autonomie der sozialen Bewegung und die Intensität der sozialen Kämpfe stärkt. Zitat, junge G8-Gegner sind illegalen Aktionen bereit. Zitat Ende. Konzertiert eine Umfrage des Zentrum für Kindheits- und Jugendforschung der Uni Bielefeld unter den Gipfelgegnern. 3.576 Demonstrantinnen und Demonstranten unter 25 Jahren hatten zwischen Steinwürfen und Blockaden auch noch Zeit, ausführliche Fragen zu beantworten. Zitat, 20% stuften sich als linksradikal ein. 63% der Befragten bezeichneten sich als links. Überrascht haben die Forscher die angegebene Bereitschaft zu illegalen Aktionen, zum Beispiel Angriffen auf Firmeneigentum. Als Motiv für die Teilnahme am Protest gaben 88% Perspektivlosigkeit an. Zitat Ende. Zitat: Vorsicht bei der Verwahrung von Erfahrungen, sagt Métis in Brechts großer Methode und setzt dabei auf Erkenntnisse der wirkungsweise Schneebällen gleich. Diese können gute Waffen sein, aber man kann sie nicht lange aufbewahren. Sie halten sich nicht lange in der Tasche. Der Bruch mit den jetzt herrschenden Verhältnissen ist ein gesellschaftliches Projekt auf vermutlich sehr lange Sicht, ebenso wie ein Projekt des individuell und kollektiv gelebten Augenblicks. Deshalb kann eine radikale Politik ihre neuen gewonnenen Erfahrungen nur ausschöpfen, wenn sie die Einforderungen von Alternativen in Kampagnen, Bündnissen und Bewegungen mit deren praktischer Erprobung auch und gerade im eigenen Alltag mit der praktischen Vorwegnahme hier und jetzt verbindet. Dazu bedarf es kollektiver, organisierter Strukturen, die gerade auch hier in NRW und im POT, brauche ich euch nicht zu erzählen, immer weniger werden. Wir stehen noch am Anfang und sind doch längst darüber hinaus. Entsprechend offen ist unsere Zukunft. Wir machen weiter. Organisiert euch. Danke. Ja, vielen Dank. Dann, falls jetzt keine direkten Rückfragen bestehen, also Diskussion folgt dann gleich. Ja, falls es nicht so ist, können wir weitermachen mit dem Referat von der Antifa F. Bitte, Philipp. Danke. Ja, ich bin Philipp von der Autonomen Antifa F. Wir sind ums ganze Bündnis aktiv und organisiert. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen unser Fazit in der Antifa F vorstellen. Das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was wir schon im ums ganze Bündnis besprochen haben. Da wird es noch in den nächsten Wochen eine ausführliche Nachbereitung schriftlich geben. Weil wir aber noch die einzelnen Punkte genau besprechen, gilt das jetzt erstmal für die Antifa F, aber es ist definitiv, denke ich, ein starkes Stimmungsbild des ums ganze Bündnis. Ja, wir haben uns im Vorfeld versucht, in die linke Debatte einzumischen, zu intervenieren, eine radikale Kritik stark zu machen. Und zwar der Gipfel jetzt nicht so wichtig, und zwar vor allen Dingen die Vorfeldaktion wichtig. Es war umstritten, ob wir den überhaupt hinmobilisieren oder nicht. Wir haben uns dann dafür entschieden, denken auch, dass es eigentlich ganz richtig war und sehen das auch als Erfolg, dass es eine Debatte gab. Dass wir auch mit linksradikalen Zeitungen zum Beispiel auch in den USA die Möglichkeit hatten, mal länger zu reden, dass wir auf der Demo selbst mit ausländischen Genossen und Genossinnen ins Gespräch gekommen sind, wo sich jetzt auch längere Kontakte entwickelt haben, zum Beispiel auch nach Griechenland und so, weshalb wir auch nochmal unseren Aufruf ins Englische übersetzt haben, weil es dann doch nochmal aus dem europäischen Ausland doch nochmal verstärktes Interesse an unserer Position gab. Es war ein kleiner Schritt, ein Anfang zur Organisierung, die ihren Standpunkt bei uns Ganze und nicht weniger ansetzt, also mehr als bloß dabei sein. Ich werde jetzt hier im Folgenden nochmal so ein bisschen unsere Einschätzung nur sagen, nicht größer in die Thematik einsteigen, damit wir noch genug Zeit haben zur Diskussion und dabei ein bisschen die Fragen beantworten, die im Vorhinein an uns gestellt worden sind. Wir sehen den ums ganze Block als Erfolg. Wir wurden zwar am Tag selbst nach hinten verbannt, man hat die radikale Linke gespalten, wir können eigentlich ganz gut damit leben, es war doch ein großer, starker Block unsererseits. Wir sehen das auch, wir sind jetzt auch nicht böse auf die IL, wir sehen das eher als politisches Statement. Die Randale, ja, also das Wort Deeskalation, damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Wir werden uns auch nicht für irgendwas entschuldigen oder für irgendwas distanzieren. Wir finden es auch verkehrt, wenn sich Pressesprecher von linksradikalen Bündnissen hinstellen und sich entschuldigen für, ich weiß auch nicht, für kaputte Scheiben oder verletzte Polizisten. Ich weiß nicht, wir verspüren dieses Bedürfnis jedenfalls nicht, irgendwas dazu zu sagen. Ja, wir denken auch, das war ein richtiger Schritt, noch so einen zweiten Block zu machen, der ganz klar sagt, es geht hier nicht irgendwie um ein paar kleine Forderungen, sondern es geht darum, den Kapitalismus als Totalität zu begreifen. ihn als solche abzuschaffen zu wollen und die fundamentalen Kategorien des Kapitalismus anzugreifen, beziehungsweise über sie erstmal eine Diskussion möglich zu machen. Ja, wir haben uns natürlich auch Kritik an uns selbst. Wir hätten mehr auf den Camps präsent sein müssen, unsere Veranstaltungen auf den Camps selbst zu Anti-Amerikanismus und Antisemitismus und unsere Kritik an Kapitalismus waren zwar recht gut besucht, aber das hätten wir sicherlich ausbauen müssen. Wir hätten uns auch vielleicht nicht so sehr auf die EL verlassen sollen, was die Pressearbeit angeht. Da hätten wir vielleicht mehr machen sollen. Wir haben uns vielleicht ein bisschen zu stark an die radikale Linke gewandt. War vielleicht ein Fehler unsererseits, aber man lernt ja. Zum Blog G8. Auf der einen Seite würde ich sagen, ist es natürlich irgendwie immer ein Erfolg, wenn man in Deutschland die Leute zu regelbegrenzten Regelverletzungen bringt. Man darf ja auch nicht vergessen, gerade in Deutschland ist da so eine extreme Angepasstheit, ein autoritäres Staatsverständnis vorhanden. Da ist es natürlich gut, wenn die Leute ein bisschen diese Regeln verletzen. Auf der anderen Seite würden wir auch sagen, naja, das hätte auch ein bisschen anders vielleicht auch noch aussehen sollen und dass es schon ein bisschen konformistisch teilweise gewesen ist und ob da nicht die radikale Linke doch ein bisschen untergegangen ist während diesen Block-G8-Sachen und ob man das nicht hätte vielleicht auch lieber anderen Organisationen hätte überlassen sollen, ob die es nicht vielleicht genauso gut gemacht hätte, anstatt dass die gesamte Linke dort mitmacht. Ja, das, was ich auch nochmal sagen wollte zu IL, ist, die ja mit allen mitmacht und jeder darf da irgendwie mitmachen und es ist ja manchmal so ein ganz komischer Brei, man weiß eigentlich gar nicht, was wollen die denn jetzt eigentlich, da sind so ein paar Forderungen und was dahinter ist, man weiß es nicht und es gibt ja Vorurteile bei uns in Frankfurt, die möchte ich natürlich auch bestätigen. Und heute Abend natürlich auch nur wieder Leute zitieren, die aus Frankfurt kommen, wie zum Beispiel Kral, der passend gesagt hat, die Anpassung als falsches Bewusstsein hat dieses noch nie verändert. Ja, gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, dass eine Kritik an der Kritik ohne Praxis völlig untergeht. So haben die Leute zum Beispiel, die gesagt haben, naja, es macht überhaupt gar keinen Sinn, zum G8 zu mobilisieren. Diese Leute sind natürlich völlig untergegangen und waren einfach nur zu Hause. Man hat überhaupt nichts von denen mitbekommen und es war eigentlich auch egal, dass sie zu Hause geblieben sind. Aber auch diesen Leuten möchte ich ein Zitat aus Frankfurt mitgeben von Adorno. Ja, und zwar aus Einleitung zur Soziologie, vierte Vorlesung von 1968. Ich weiß nicht, ja, vielleicht haben das einige Leute überlesen, vielleicht war es zu einfach oder so, dass man da so schnell drüber weggegangen ist. Ich werde es einfach mal vorlesen. Es wäre eine schlechte und idealistische Abstraktheit, wenn man um der Struktur des Ganzen willen die Möglichkeit von Verbesserungen im Rahmen der bestehenden Verhältnisse bagatellisieren oder gar. Und daran hat es früher nicht gemangelt, negativ akzentuieren würde. Es liege daran, nämlich Begriff von Totalität, der sei über die Interessen der jetzt und hier einzelnen lebenden Menschen hinwegsetzt und es gehört dazu eine Art von abstraktem Vertrauen auf den Gang der Weltgeschichte, das ich jedenfalls in dieser Gestalt schlechterdings nicht aufzubringen vermag. Ich würde sagen, dass gerade je mehr die gegenwärtige gesellschaftliche Struktur aus Gründen, die wir jetzt und in diesem Zusammenhang schlecht analysieren können, so sehr den Charakter des Verbauten, so sehr einen Charakter einer unglaublichen, zusammengeballten zweiten Natur, dass solange das der Fall ist und unter Umständen die armseligsten Eingriffe in die bestehende Realität, eine viel größer, nämlich, ich möchte fast sagen, symbolische Ordnung haben, größere Ordnung haben, als in Zukunft. Was Adorno hiermit sagt, ist, dass es durchaus sinnvoll macht, es ist auch durchaus politische Forderungen zu stellen, durchaus auch Politik zu machen und dass allein schon aufgrund der Verbautheit der gesellschaftlichen Verhältnisse diesen armseligen Eingriffen, wie er das gerade gesagt hat, doch eine größere Bedeutung kommt, als ihnen eigentlich zusteht. Und deswegen halten wir es nach wie vor auch richtig, uns einzumischen, und wir sagen auch, dass eine radikale Linke, die nicht interventionistisch ist, im klassischen Sinne auch keine radikale Linke sein kann. Und wir werden uns als das ganze Netzwerk auch weiterhin organisieren, vernetzen, versuchen mit anderen Bündnissen, mit anderen linken Gruppen ins Gespräch zu kommen. Und wir werden planen schon weitere Aktionen. Im Moment diskutieren wir auch weiter über unsere internen Strukturen und unter anderem planen wir auch an einem inhaltlichen Kongress. Ja, vielen Dank. Bestehen da direkte Nachfragen zum Referat, zum Zitat oder zu sonstigen Sachen? Das ist nicht der Fall und deswegen wird Alex uns jetzt weiter durch den Abend begleiten. Wahrscheinlich nicht halten, ne? Nee, dann nehme ich es in die Hand. Ja, von meiner Seite aus auch guten Abend. Ich bin Alex Feuerherd, offenbar der einzige Unorganisierte. War aber offensichtlich keiner bereit, die Position der Kritik sozusagen beider Gruppen, die sich jetzt hier, oder Bündnisse, die sich vorgestellt haben, zu übernehmen. Also mache ich es jetzt als freier Mitarbeiter unter anderem von der Jungle World in der Jüdischen Allgemeinen. Bin also zu Hause geblieben, nicht weil ich nichts Besseres zu tun gehabt hätte. Vielleicht einfach ein ganz persönlicher Einstieg deswegen. Ein paar Tage nach dem G8-Gipfel traf ich in einer Kneipe zufällig eine Bekannte. Sie erzählte, sie sei ein paar Tage in Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Urlaub, fragte ich sie und bekam zur Antwort, nein, Heiligendamm. Ich war einigermaßen überrascht, schließlich hatte sie sich schon lange nicht mehr an irgendwelchen politischen Aktivitäten beteiligt. Es musste einfach sein, sagte sie mir, und ich brauchte das mal wieder, es hat mir gut getan. Die anschließende Diskussion wurde ziemlich hitzig und kulminierte in ihrer Frage, wie willst du es später einmal vor deinen Kindern rechtfertigen, nicht dort gewesen zu sein? Meine Entgegnung, und wie willst du ihnen erklären, warum du da warst? Dieses Gespräch war kein Einzelfall, das wiederholte sich noch ein paar Mal mit ganz ähnlichem Verlauf. Ich war erstaunt, wie viele Leute, die seit Jahren bevorzugt Familienmütter und Familienväter sind, sich auf den Weg nach Osten gemacht hatten, obwohl ich nicht hätte erstaunt sein dürfen. Denn die gar nicht so klammheimliche Sehnsucht, Teil einer echten Bewegung zu sein, ist nicht zu unterschätzen. Letztes Jahr während der Fußball-Weltmeisterschaft war es ganz ähnlich. Vielleicht hatten damals ein paar versprengte Linke. Vielleicht hatten damals ein paar versprengte Linke noch so etwas wie ein schlechtes Gewissen, zum Teamgeist 82 Millionen zu gehören. Das war spätestens jetzt anders, als es darum ging, den Gipfel zu stürmen und Weltmeister der Gerechtigkeit zu werden. Und daran beteiligten sich erneut zu meiner möglicherweise naiven Überraschung auch solche Leute, vor denen ich bisher angenommen hatte, sie hätten ein bisschen mehr begriffen als der Haufen der Durchschnittslinken und Durchschnittslinksradikalen. Und ich meine dabei vor allem dieses Bündnis mit dem markigen Namen Ums Ganze, das einst ausgezogen war, die Bewegung zu kritisieren, um dann jedoch ganz unmittelbar wieder zum Ausgangspunkt, also mitten in der Bewegung, zurückzukehren. Lediglich bestückt mit einigen popkulturellen Accessoires wie Eurodance-YouTube-Clips. Es wuchs wieder zusammen, was von Beginn an zusammengehörte. Denn ums Ganze, also das Bündnis und seine Inszenierung als vermeintlich aufgeklärte linksradikale Alternative, war und bleibt reiner Selbstzweck und eine Spiegelfechterei. Das lautstark vorgetragene Abgrenzungs- und Erneuerungsbedürfnis hat letztlich niemanden davon abgehalten, sondern eher noch darin bestärkt, dabei zu sein. Ein bisschen Wertkritik und kritische Theorie, das routinierte Benennen von Warnformen wie Antisemitismus und Anti-Amerikanismus, das Beharren darauf, dass man ja gegen das Kapital als universelle Vergesellschaftungsform demonstriere und nicht gegen die da oben, all das sind Basisbanalitäten, die aber nicht als keinesfalls zu unterschreitende Voraussetzung von Kritik gehandelt wurden, sondern bloß als Diskussionsstoff. Und es ist ja eben auch gesagt worden, man ist froh, dass es diese Diskussionen gegeben hat. Die Kritik der Bewegung, wie sie von Ums Ganze formuliert wurde, ist daher das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Für das Bündnis stand von vornherein fest, dass es sich selbst wieder heim ins kuschelige Reich linker Gipfelgegnerschaft holen wird. Man wollte sich gar nicht so weit von der Bewegung entfernen, dass man irgendwie als konträr oder oppositionell auszumachen gewesen wäre. Kritik gerade an den No Globals hat in der Lagerfeuerromantik der Aktivistencamps so wenig eine Chance, jemanden zu erreichen, wie ein T-Bone Steak eine Chance hat, auf dem Grill der Volksküche zu kommen. Kritik kann nur sinnvoll vorgetragen werden, wenn sie sich der Mobilisierung und Eingemeindung versagt, wenn sie eben Kritik an sämtlichen Konstitutionsmomenten des Protests ist. Ansonsten ist diese Kritik keine Kritik, sondern nur billige Strategiediskussion, wie sie genauso zwischen Linksruck, Attack der antiimperialistischen Koordination und sonstigen hysterischen Gegnern des Raubtierkapitalismus und des zionistischen US-Imperialismus stattfindet. Ganz folgerichtig löste sich der ums ganze Block auf der Hauptdemonstration dann auch vorzeitig auf, um, wie auf der Homepage des Bündnisses zu lesen ist, den angegriffenen vorderen Teil der Demo zu unterstützen. Spätestens im rituellen, besinnungslosen Kampf gegen die Bullenschweine, den das Bündnis noch in seiner Kritik des 1. Mai-Spektakels aufs Korn genommen hatte, kannte dann auch ums Ganze keine Parteien mehr, sondern nur noch Linke. Es ist ihr hoffnungsloser Praxisfetisch, der selbst klügere Antifa-Gruppen dazu bringt, eben doch mitzumachen, bei einer Unternehmung, bei der sie nichts zu gewinnen haben und die dem Zweck radikaler Gesellschaftskritik diametral entgegensteht. Weil dort Hunderttausende protestieren, weil das Fernsehen so unglaublich beeindruckende Bilder von Vermummten lieferte, weil man sich im Schein einer vermeintlich gesellschaftlichen Relevanz sonnen konnte, wenn selbst die Nachrichten in Australien Bilder zeigten, wie man im Nebel einer explodierenden Rauchgranate gegen den Zaun vordrang, deshalb konnte man gar nicht anders, als bei aller Kritik doch mitzumischen und zusätzlich Masse zu stellen. Tatsächlich machen sich die vermeintlichen Kritiker so zu Komplizen ihrer Gegner. Der Kritik der Gesellschaft schaden sie deshalb. So radikal der Bruch mit der Gesellschaft zu sein hätte, die man kritisiert, so radikal müsste auch der Bruch mit jener Bewegung sein, die in der Öffentlichkeit spätestens seit Genua das Monopol auf Begriffe wie Antikapitalismus und Gesellschaftskritik hat, die sich aufführt, als hätte sie die Lösung parat für den Hunger in Afrika, die Klassengegensätze und die Umweltzerstörung und die doch nichts anderes tut, als uralte Ressentiments im linken Gewand neu aufzuwärmen. Das sind Feinde der Kritik und mit denen spielt man nicht. Die Verteidiger einer revolutionär auftrumpfenden Pseudopraxis können sich nicht eingestehen, dass eine gesellschaftliche Bewegung nicht existiert, die tatsächlich die Aufhebung des Kapitalverhältnisses und die Errichtung einer staaten- und klassenlosen Weltgesellschaft betreibt. Deshalb rationalisieren sie ihre Beteiligung an Demonstrationen als Ersatz einer solchen Bewegung. Kritikern dieser falschen Praxis, wir haben es ja gerade auch gehört, wird vorgehalten, sie hätten in Wahrheit resigniert, hätten sich zurückgezogen in die Welt der Bücher und des intellektuellen Lamentierens. Adorno, und von dem habe ich auch was, schrieb zu diesem Vorwurf schon vor 40 Jahren, und ich zitiere, keine Angst, es ist nicht ganz so lang, die repressive Intoleranz gegen den Gedanken, dem nicht sogleich die Anweisung zur Aktion beigesellt ist. Diese repressive Intoleranz gegen den Gedanken also gründet in Angst. Man muss den ungegängelten Gedanken und muss die Haltung, die ihn nicht sich abmarkten lässt, fürchten, weil man zutiefst weiß, was man sich nicht eingestehen darf, dass der Gedanke recht hat. Zitat Ende. Dabei ist die kritische Durchdringung der falschen Gesellschaft der letzte Weg, der den Kritikern bleibt. Er ist die Praxis. Abschließend noch ein paar Worte zur deutschen Anti-G8-Einheitslinken. Diese Linken, namentlich die Militanten, wie sie im autonomen Deutsch heißen, tun weiter das, was sie seit jeher am besten können. Sie ahmen ihre Vorbilder nach. Moshe Postone hat einmal ganz zutreffend charakterisiert, wie die deutsche Linke nach dem Sechstagekrieg 1967 zu einem antizionistisch-antisemitischen Einheitsbrei degeneriert ist, insbesondere in ihrer Begeisterung für palästinensisch-arabische Militanz. Insbesondere in ihrer Begeisterung für palästinensisch-arabische Militanz, also den Vernichtungskrieg gegen Israel. Von Dieter Kunzelmanns Judenknacksbrief aus den Ausbildungslagern der Al-Fatah über die Selektion von Juden durch linke deutsche Nazis in Entebbe bis zur linken Kollaboration mit Hisbollah-Anhängern im letzten Sommer zieht sich eine Traditionslinie, in der auch der schwarze Block und seine Helfer in der Not stehen. Wie die antisemitischen Vorbilder im Nahen Osten lebt man sich eine zünftige Vermummung zu und predigt Militanz. Der autonome Aufruf, Banden zu bilden, ist wohl das beste Beispiel dafür, auf was für einem Niveau man sich inzwischen bewegt. Banden, Rackets, Clans etc. sind das hervorstechende Anzeichen eines vollkommenen Abfalls von einem Mindestmaß an Aufgeklärtheit und Zivilisiertheit, das es heute mehr denn je zu verteidigen gilt, ohne dabei die Dialektik der Aufklärung und Zivilisation zu leugnen. Der bis zur Unkenntlichkeit missbrauchte Aufruf Krieg den deutschen Zuständen kann nur der Appell zu einem Kampf gegen die globalisierte deutsche Ideologie und das globalisierte Bandenwesen sein. Alles andere ist Heiligendamm. Dankeschön. Danke, Alex. Wollt ihr zwei direkt darauf antworten? In irgendeiner Form und Weise? Wollt ihr die jungen Leute überzeugen, warum sie doch zu euch kommen sollen? Und nicht Freunde von Alex werden sollen, der ja sonst keine hat? Ja, doch, ich habe schon selber was dazu sagen. Also das mit dem Vorwurf mit den Banden, das ist natürlich eine Frechheit. Also dann kann ich irgendwie das ganze Bündnis mit einer Bande vergleichen. Also zu Postone, er hat ja auch in seinem Buch nochmal geschrieben, dass man seine Analyse auch nochmal anwenden sollte auf die soziale Bewegung und mal gucken, was man damit machen sollte. Und ich glaube, gerade wenn wir Postone lesen, dann sollten wir vielleicht, ja, muss man sich eingestehen, das ist vielleicht auch die Schwäche, vielleicht auch, weshalb einige Leute immer wieder so einen Widerspruch beim Ums ganze Bündnis ausmachen wollen, dass ja angeblich ja wir nicht die richtige Praxis gefunden hätten, weil diese Praxis ja nicht die Praxis der Negation ist, aber die Kritik ist die Kritik der Negation. Und ich glaube, das kommt daher, weil es einfach nicht im Kapitalismus die richtige antikapitalistische Aktion gibt. Wir sind uns dieses Dilemmas bewusst, wir können es leider noch nicht lösen. Wäre schön, wenn. Es geht leider nicht und deswegen sind wir so ehrlich zu den Leuten zu sagen, dass wir dorthin fahren, dass wir dort versuchen, eine materialistische Staatskritik zu verbreiten, aber dass wir dort weder den Staat abschaffen können, noch dass es dort um so viel geht, wie manche Leute glauben, machen wollen. Damit leistet man schon die erste Aufgabe, die man als Kommunist machen sollte, dass man nicht irgendwas mystifiziert oder so. Das haben wir auch nie den Leuten versprochen. Was gibt es noch zu sagen? Wie bitte? Welcher YouTube-Aufruf? Keine Ahnung, welchen du meinst. Es gab unheimlich viele, also weiß nicht, also vielleicht stellst du eine Frage, dann überleg nochmal, welchen du genau meinst, dann kann ich sagen, aus welchem Kontext der raus entstanden ist. So. Ja, also der ist nicht auf der ganze Seite. Wir haben natürlich auch Fans, wenn die sowas machen sollen, das ist natürlich gut. Aber ich würde einfach sagen, dass wir von dem Ums ganze Bündnis, wir sind uns dieses Dilemmas bewusst und das ist einfach eine Schwäche von Praxis. Und da sollte man einfach sagen, hier ist die Theorie, die radikale Kritik und hier ist die Praxis. Und das habe ich auch schon vorher versucht, in diesem Adorno-Beispiel rauszuzeigen, diese Praxis ist halt niemals revolutionär, solange sie auch nicht Revolution ist, aber deswegen das zu verteufeln, dass Leute vielleicht ein bisschen besseres Leben haben wollen, also dagegen, das finde ich jetzt nicht automatisch reaktionär. Und die Frage ist doch auch bei Praxis, wie schafft man es, dass Leute sich mit den Widersprüchen des Kapitalismus auseinandersetzen? Und dort fahren tatsächlich viele Jugendliche hin, dort fahren viele Leute hin, die ein Gefühl haben, dass irgendwie wollen sie, also irgendwie haben sie ja anscheinend ein Gefühl, was sie dort hinbringt und irgendwie können sie das vielleicht auch nicht manchmal richtig artikulieren, aber gerade deswegen finde ich, sollte man als Linke da hingehen, dort tatsächlich intervenieren mit einer radikalen, materialistischen Staatskritik, die nicht hinter Erkenntnisse zurücksteckt und den Leuten diese näher bringt, weil so schade das auch ist, so eine Baukastenbewegung kann man sich halt leider nicht zusammenbasteln und ich würde ja auch gerne eine Bewegung so schaffen, wie sie mir am besten in meinem Kopf passt, aber das geht halt leider nicht. So eine Bewegung entsteht immer aus konkreten Widersprüchen, die sind meistens nicht revolutionär, Manche haben sogar die Gefahr, reaktionär zu werden, aber das, finde ich, ist eine schwierige Aufgabe als Linke, dort sich einzumischen. Das macht die Sache nicht leichter, aber deswegen darf man deswegen auch nicht völlig zurückstecken. Und ja, ganz platt, Politik entsteht halt auf der Straße. Das ist halt leider nicht das, was wir manchmal in unserem Uniseminar haben wollen, aber deswegen muss man trotzdem hingehen und versuchen, mit den Leuten in einen kritischen Dialog zu treten. Manchmal macht das Sinn und manchmal nicht. Aber ich glaube, dass es bei dem G8 tatsächlich teilweise auch Sinn macht. Es gibt dort tatsächlich Verrückte, die muss man auch bekämpfen. Wir haben dort vor allen Dingen mehrsprachige Flugblätter gegen Antiamerikanismus und Antisemitismus verteilt. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was immer wieder in der Globalisierungsbewegung auftritt. So, das ist so ein Moment, gegen den muss man angehen und da darf man auch nicht drüber hinwegsehen, so als ob es das nicht gibt. So. Aber es ist auch nicht so, als ob es dort überhaupt keine Anknüpfungspunkte für eine radikale Linke Ja, da will ich doch den Tom mal fragen, ob er jetzt nach deinen Ausführungen auch Fan von Ums Ganze geworden ist oder wo er die Gründe dafür sieht, doch lieber in der interventionistischen Linken weiterzumachen. Naja, das hat der Kollege von Ums Ganze ja schon getan. Der hat ja hier für eine Intervention die ganze Zeit sich stark gemacht in die globalisierungskritische Bewegung, in diese Proteste. Zum kritischen Dialog mit den anderen Kräften dort aufgerufen und genau das haben wir eigentlich auch gemacht. Insofern haben sich die Proteste in den G8-Gipfel auch als, wie ich finde, relativ fortschrittlich, fast schon antikapitalistisch dargestellt. Das war teilweise bei G8-Events, wer in Prag oder in Genua war, gab es ja durchaus eher zweifelhafte und eher rückschrittliche, reaktionäre Parolen, Flugblätter und ähnliches. Ich fand, zumindest meiner Wahrnehmung nach, oder auch von den Genossinnen und Genossen, hat jetzt in Heiligen Damm und Rostock sehr im Rahmen gehalten. Ich habe da kein einziges Scheißflugblatt gelesen. Ich weiß nicht, ob ich die alle weggeschmissen habe. Habe kaum entsprechende Parolen gesehen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es eine starke Fraktion der radikalen Linken gab, die sich in diese Vorbereitung, in die Proteste dort eingemischt hat. Punkt, zum einen. Zum anderen hat das natürlich auch mit der Ausgestaltung, konkreten Ausgestaltung der Aktionen dort seine Wirkung entfaltet. Sowohl der eher symbolische Ausdruck der Großdemonstration als auch diese Massenblockaden, die als gemeinsames Bündnisprojekt, als regelverletzendes Bündnisprojekt angelegt waren. Und um da kurz auf die Kritik von uns Ganze einzugehen, immer hinterher nur alles besser wissen und immer so ein bisschen rumjammern ist das eine, sich im Vorfeld da auch mal einzubringen und diese Proteste und Aktionen konkret mitzugestalten, bringt einen auch weiter nach vorne in der Demo, würde ich mal sagen. Ja, also ich glaube, wir sind tatsächlich eher nach hinten gekommen, weil wir so ein bisschen diese Friede, Freude, Eierkuchenstimmung zerstört haben. Aber ich finde, man muss sich nicht so tun, als ob da alles in Ordnung ist. Man muss da durchaus Teile kritisieren, dieser Bewegung, und man kann einfach nicht mit allen zusammenarbeiten und auch vor uns dieser unsägliche Palästina-Soli-Block. Also es gibt halt einfach manche Dinge, mit denen können wir uns einfach so nicht abfinden. Und was ich auch nochmal sagen wollte zum G8-Protest, das ist ja schon ein Stück weit Spektakel. Und natürlich, leider ist heute die Gruppe 8. Mai nicht da, auf die wir uns so ein bisschen vorbereitet haben. Aber es stimmt natürlich, dass man auch ein bisschen im Alltag und diesen durchaus was organisieren muss, durchaus da auch eingreifen muss, intervenieren muss. Die Gruppe 8. Mai kommt ja dann immer mit ihrem Beispiel von den Studierendenprotesten. Natürlich ist es ein guter Anknüpfpunkt für radikale Linke. Und das ist natürlich auch nicht revolutionär, aber es ist die Möglichkeit, revolutionäre Kritik zu vermitteln. Aber da muss man auch so ehrlich sein, dass es da nicht um die Revolution geht. Jetzt gebe ich mal dem Alex nochmal die Möglichkeit, da zu intervenieren. Ja, ich wüsste dann noch ganz gerne, wo da angeknüpft wurde. Sind doch auch so einige Sachen aufgestoßen. Also ich sage es nochmal, du hast vorhin gesagt, Philipp, es gab, war ein Erfolg, dass es eine Debatte gab. Also es scheint irgendwie ein Selbstzweck zu sein und nicht zur Voraussetzung zu haben, dass bestimmte Mindeststandards nicht unterschritten werden, wenn ich höre, und das war ja dem auch, war ja auch so, dass das da so ein Palästina-Soli-Block geht, also das ist für mich so der absolute No-Go. Ich nur sagen kann, also wer da hingeht, da hat man einfach nichts verloren. Und da ist auch so eine Kritik völlig fehl am Platz. Und wenn ich dann höre, es gab junge Leute, die irgendwo das Gefühl haben, da hingehen zu müssen, ich denke, genauso war es auch, dann wäre es auch eine Idee gewesen, die zu erreichen, die jungen Leute, die irgendwie das Gefühl hatten, zu Hause bleiben zu müssen. Ich denke, da wäre nicht weniger erreicht worden. Wenn ich höre, kritischer Dialog, da fällt mir erstmal was ganz anderes ein, also ein ganz anderer Kontext, aus dem ich den Begriff kenne. Scheint also auch nicht hinreichend kontaminiert zu sein, sondern sich weiterhin verwenden zu lassen. Der kritischen Dialog mit Islamisten meine ich natürlich, oder ihren Fans, und von denen waren da ja auch reichlich anwesend. Bitte? Wer von den also der G8-Block, also die Stellungnahmen, die es da gegeben hat und die Gruppen, die da teilgenommen haben, da waren sicherlich waren genug dabei. Es sei ein richtiger Schritt gewesen, einen zweiten Block zu machen. Ich frage mich, wo denn der Unterschied zu den anderen Blöcken war. Um aufs Ganze zu gehen oder ums Ganze zu diskutieren, wurde eigentlich von allen behauptet, das schließt sich mir jetzt nicht so ganz, dass die Analyse ausweislich des Grundlagenpapiers von ums Ganze deutlich besser war als alles, was man da sonst gelesen hat, würde ich überhaupt nicht bestreiten. Ich behaupte nur, das war der völlig falsche Platz, das da loszuwerden. Man macht sich mit diesen Leuten automatisch gemein. Es bleibt überhaupt nicht aus, als Teil dieses Ganzen wahrgenommen zu werden, das als Bündnis, das sich ums Ganze nennt. Und dann noch, also ist ja immer gut, Leute zu Regelverletzungen zu animieren, hast du vorhin gesagt. Ich wüsste doch gerne mal, welche Regelverletzungen das dann konkret waren und was das eigentlich gebracht haben soll. Also der Gehalt des Ganzen, Sinn und Zweck vermittelt sich mir nämlich nicht, wer da angegriffen worden ist. Und dabei geht es mir nicht darum, dass mir irgendeine Schaufensterscheibe leid täte oder irgendwelche Ordnungskräfte, die es in Deutschland gibt, sondern ist das Selbstzweck oder wozu soll das eigentlich dienen? Und gerade vor dem Hintergrund, dass ich behaupten würde, dass es in Deutschland eine ganze Menge Leute gibt, die gerne Regeln verletzen. Und das driftet normalerweise ins Reaktionäre ab. Und soll da der Unterschied sein? Das wüsste ich dann ganz gerne noch. Und zu Tom vielleicht noch, du hast ganz am Anfang gesagt, es seien 100 Millionen ausgegeben worden, also von den G8, um übers Wetter zu reden. Wenn das wirklich so ist, dann frage ich mich, warum man da gewesen ist. Um auch übers Wetter zu reden, oder was soll das eigentlich gebracht haben? 50% halten Sozialismus für eine gute Idee, was auch immer sie darunter verstehen. Und da kann ich nur sagen, eben. Und dass linke Globalisierungskritik Massenpraxis geworden ist, um Gottes Willen. Also auch da würde ich sagen, da bleibe ich doch lieber zu Hause und es nochmal mit ums Ganze zu sagen, kümmere mich um die jungen Leute, die irgendwie das Gefühl hatten, doch zu Hause bleiben zu müssen. Und ganz zum Schluss würde ich von euch beide ganz gerne nochmal hören, nur mal angenommen, es hätte soweit kommen können. Was wäre eigentlich passiert, wenn es euch, und ich sage bewusst euch, gelungen wäre, diese Absperrungen zu durchbrechen und ins Innere zu gelangen? Was wäre dann passiert? Ja, alle erschießen, habe ich gehört, das wüsste ich wirklich gerne mal. Und was dann daran vor allen Dingen so schön progressiv sein soll, aus euren jeweiligen Augen. Ja, fangen wir ganz links, würde ich mal sagen, an. danke für die Lorbeeren. Das sehe ich auch so. Zum Thema in die rote Zone stürmen oder was deine Fragestellung am Schluss war, das hat, glaube ich, außer so ein paar krass autonomen Aufrufen hat es das irgendwie nicht gegeben. Das war dieses Mal sozusagen nicht Konzept der Bewegung, die rote Zone zu stürmen, wie das in Genua beispielsweise noch zumindest symbolisch versucht wurde, sondern die Zufahrtswege effektiv zu blockieren, sei es friedlich oder militant. Ja, das war das Konzept der IL, also und wirklich nur Teile, also wirklich nur das Konzept der IL, weil sämtliche andere Aufrufe und Aufkleber und Plakaten, was es alles gegeben hat, haben ja definitiv zum Sturm auf die Zone aufgerufen. Also das wollte ich jetzt nur korrigieren. Danke. Worin hat sich das ausgedrückt? Ich habe sie nicht so wahrgenommen. Es gab in den Gipfeltagen vor Ort gab es zwei größere diskutierte Aktionskonzepte, wenn man das so nennen möchte. Das eine war Block G8, diese Blockaden des zivilen Ungehorsams, die Massenblockaden. Das andere war das Paula-Konzept, was eher so aus dem autonomen Spektrum kam und auf dezentrale und militante Blockaden gesetzt hat. Man muss ein bisschen konstatieren, ich will ja niemanden auf den Schlips treten sozusagen, dass das ein bisschen nicht besonders präsent war. Das hat ein bisschen gefehlt. Wir haben immer sehr auf die Heterogenität der Blockadekonzepte gesetzt, auf dass sich möglichst viele und alle dort einbringen können. Das gab es also leider eher weniger, weil das hätte es nochmal ein bisschen gebracht, finde ich. Ansonsten finde ich es ehrlich gesagt langweilig, auf so die antideutschen Vorhaltungen hier zu reagieren. Außer billiger Polemik ist da wenig Substanzielles. Was das gebracht hat, dort war noch eine Frage, in die rote Zone einzudringen oder überhaupt dort präsent zu sein bei den G8-Protesten. Es ist ja ein bisschen eine öffentliche, bundesweite Debatte gewesen, wie mit diesen G8-Protesten umgegangen wird, inwieweit so eine innere Sicherheitsstaat in Anschlag gebracht wird gegen kritische Meinungen, gegen Protest. Es hat die Razzien gegeben im Vorfeld, es hat einen wahnsinnigen Polizeieinsatz gegeben, es hat zum ersten Mal den faktischen Einsatz von Bundeswehrsoldaten im Innern gegeben. Ich weiß nicht, wenn das die zukünftige Realität sein wird, dass jede Form von Kritik, die sich auf der Straße artikuliert, demnächst mit Tornados und Spürpanzern und sonst wie begegnet wird. Ich glaube, da wird es auch für den kritischen Kritiker, der gerne mal zu Hause bleibt und Buch liest, durchaus unangenehm werden. Insofern hat das schon eine Menge gebracht, dass die Leute diese Demonstrationsverbote um die Rote Zone als auch diesen Gewalt-Hype der Medien tatsächlich was praktisch entgegengesetzt haben und das einfach unterlaufen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Rote Zone eingedrungen sind, sich ihr Recht auf Demonstrationen genommen haben und quasi, wenn man so will, die bürgerlichen Freiheiten, die so ein Rechtsstaat hier mit sich bringt, durchaus selber in die eigenen Hände genommen haben und das quasi verteidigt haben, wenn man so möchte. Insofern fand ich diesen begrenzten Regelverletzungen, dieses Aufbegehren gegen die Obrigkeit, was etwas sehr Fortschrittliches, was ich finde auch ein Job der radikalen Linken ist, sowas in so eine Richtung zu unterstützen. Ja, Philipp wollte direkt antworten. Ja, also einmal würde ich sagen, dass die antideutsche Kritik durchaus was Substanzielles hat. Das geht nämlich dann immer, wenn zum Beispiel die Globalisierungsbewegung Teile dieser Bewegung ins Reaktionäre abgleitet. Und natürlich, es gibt auch Nazis, die gegen die Globalisierung sind, Islamisten, Antisemiten, Antiamerikanisten, das gibt's alles. Das muss man ja auch nicht so tun, als ob es das nicht gibt. Dagegen vorzugehen ist wichtig, das nicht zu ignorieren ist auch wichtig, aber zu glauben, wenn man da nicht hinfährt und sich der Auseinandersetzung stellt, dass es dann besser ist, ist halt auch nicht wichtig. Ja, was jetzt nochmal zu der Kritik an der Gewalt in Rostock, das verstehe ich nicht. Also du hast gesagt, dass du das wenig sinnvoll findest, aber das ist auch gerade eigentlich das Gute daran. Es macht keinen Sinn. Es ist total gegen jede Politik gerichtet. Es ist vorbei an den demokratischen Entscheidungen. Wir haben ja auch in dem Text hier in der Broschüre eine Demokratiekritik geschrieben und genau das hat eigentlich uns auch daran so gut gefallen. Es war nicht dieses Fordern, es war nicht dieses wir diskutieren hier oder wir stimmen darüber ab. Nein, man hat einfach antipolitisch zugeschlagen. Man hat sich nicht auf einen Diskurs eingelassen und das Gute daran ist doch auch, man hat sich nicht gerade irgendwelche Banken rausgesucht. Man ist nicht zum Hauen gegangen. Man hat einfach Rostock, eine Stadt in Ostdeutschland, kaputt gemacht. Also das ist doch tatsächlich mal ein Fortschritt. Und zur roten Zone kann ich nur sagen, also wir als das ganze Bündnis haben uns nie auf die rote Zone eingeschossen. Uns war dort wichtig, unsere Position zu beziehen. Wir haben uns auch nur an der Demo in Rostock beteiligt. Deswegen kann ich eigentlich zu dem Punkt relativ wenig. Warum? Warum wir uns an der Demo in Rostock beteiligt haben. Also wir fanden einfach, dass wir die Chance hatten, auf der Demo in Rostock unsere Position zu vermitteln, dass wir dort eine Kritik, materialistische Staatskritik leisten. Warum man in einer Stadt in Ostdeutschland und nicht an allen anderen Orten dieser Welt? Also sucht ihr euch die Linke aus als Ansprechpartner? Ja, also wir würden uns schon als Teil der radikalen Linken begreifen. Wir haben halt natürlich was gegen diese Friede vor der Eierkuchenstimmung und meinen halt, das ist nicht alles okay. Aber zu Hause zu bleiben, halte ich tatsächlich für keine gute Lösung. Aber natürlich kann man auch gegen das Dorfparlament in Buxtehude angreifen, aber warum habt ihr das nicht getan? Ihr wart zu Hause, hättet ihr mal eure Gemeindesitzung überfallen, aber da ist nichts passiert. Ja, wenn das die Form der Kritik ist, die gewünscht ist, Vielleicht. Tom, warum nicht zu Hause bleiben? Warum gerade nach Heiligendamm fahren und die G8 behindern, wenn es um die Verhinderung der alltäglichen Skandale geht, die du ja hier so wortreich aufgezählt hast? Naja, das ist auch wiederum ein langweiliger Einwand eigentlich. Weil, als ob eine Mobilisierung, das ist ein häufiger Einwand auch, der aus so ein bisschen einem eher gewerkschaftlichen Umfeld, aus so einem libertären Umfeld auch mit unterkommt. Man müsste die alltäglichen Kämpfe führen, etc. pp. Da kam Entschuldigung, also ihr dürft natürlich euch auch melden. Ne? Ja, hier gibt es noch ein Mikro hier vorne. Das kann dann der Mikrojunge, den ich hiermit auffordern will, auch tragen. Da, ja. Nochmal, so, es spricht überhaupt nichts dagegen, eine Woche mit zigtausenden von Genossinnen und Genossen aus der halben Welt sozusagen antikapitalistische Position auch in einer ostdeutschen Kleinstadt zu tragen und der Weltöffentlichkeit zu präsentieren sozusagen. Damit auch etwas anderes auch in bürgerliche Medien zu transportieren als eine relativ langweilige Kritik von der reformistischen Strömung wie Attac und Konsorten. Dass das die Mobilisierung auf Rostock jetzt davon abgehalten hätte, lokal und alltäglich gegen die ganze Scheiße irgendwas zu machen, das sehe ich nicht, das muss man immer nachweisen, inwiefern das vor Ort wen wann wie abgezogen hat oder irgendwelche Kämpfe verhindert hat. Ich sehe das nicht so. Im Gegenteil, das hat ja auch eine innerlinke Dynamik, diese Prozesse dort gehabt. Es sind Kooperationen, Diskussionen zustande gekommen, die so vorher nicht denkbar und möglich gewesen sind. Gerade was die Diskussion mit den Genossinnen und Genossen aus dem europäischen direkten anderen Ländern sozusagen zu tun hat. Und das darf man auch nicht vergessen, es hat natürlich eine Reihe von innerlichen Veranstaltungen auf diesem Gegenkongress gegeben, dass die Radikale Linke relativ unterrepräsentiert gewesen. Wir waren, glaube ich, so ziemlich die einzigen mit Kanisches Illegal oder so, die sich da eingemischt haben. Das war vielleicht auch ein bisschen schade. Da gab es relativ wenige Panels mit einer radikal linken Statement sozusagen. Und aber auf den Camps die Veranstaltungen, zumindest in einigen Varios, die waren durchaus sehr kontrovers und sehr informativ und eine spannende Angelegenheit, glaube ich, die eine Menge Gruppen auch in ihren Diskussionen, in ihren Positionen nach vorne gebracht haben. Und so eine Möglichkeit zu schaffen, ich meine, nichts anderes spiegelt ihr gerade wieder hier auf dem Antifa-Camp eigentlich, nämlich den Raum sich zu nehmen, um mit anderen Gruppen aus einem ähnlichen Milieu, sag ich mal, zu diskutieren und Positionen auszutauschen. Das ist eine Beleidigung, oder? Du bist ja auch so ein Spaßvogel hier, oder? Du kannst hier ruhig das Mikro nehmen, wenn du willst. Ja. Du brauchst so eine Empore wie der Muppet-Show hier. Was ist denn los schon auf? Willst du den Mob ja auf deinem Kontext für mich interessant? Ja, Tom, der Alex hatte auch noch ein paar Sachen zuzusagen. Es ist ja einiges gesagt worden im Vorfeld dazu, welche Bedeutung dieser G8-Gipfel eigentlich hat. Und hier ist es ja auch nochmal gefallen. Ich würde mal behaupten, wenn das kein G8 wäre, sondern eine G7, nämlich ohne die USA, hätte das keine Sau interessiert. Man hat das beobachten können, dass beim Kosovo-Krieg kaum jemand auf der Straße gewesen ist, namentlich deswegen, weil der unter deutscher Beteiligung geführt worden ist, während die Straßen beim Irakkrieg voll waren. Also die Neigung, sich immer dann irgendwie auf die Straße zu begeben, wie das so schön heißt, wenn die USA dabei sind, scheint doch sehr ausgeprägt zu sein. Ich behaupte einfach mal, dass die überwiegende Mehrheit der Leute, die da in Heiligendamm gewesen sind, auch genau das geritten hat, denn ansonsten wäre das Ganze ziemlich Pillepalle gewesen, aber Tom hat es ja auch selber gesagt, es ging ja eigentlich auch nur darum, über das Wetter zu reden. Was die Geschichte der Militanz betrifft, also da kein Problem mit, ich bin kein Pazifist, behaupte aber, dass es da sowas gab wie einen Militanzfetisch, also eine Militanz als Selbstzweck und nicht als Mittel zum Zweck. Und genau daran bemisst sich das. Und wenn ich dann höre, da ist eine ostdeutsche Stadt zerlegt worden, dagegen habe ich als allerletzter was normalerweise, aber ich wüsste nicht, dass da irgendjemand angetreten wäre, genau mit dem Ziel, wir machen das platt, und wenn, dann hätte man es auch durchaus vorher so sagen können. Und es ging ja offensichtlich darum, etwas zu vermitteln. Wie gesagt, da habe ich wenig Mitleid damit. Aber das ist so ein, wie gesagt, so ein Militanzfetisch. Das hat was einfach geil ist, weil man darin aufgehen kann. In der Jungle World ist da auch eine Diskussion drum geführt worden, dass es Leute einfach, den Kick da brauchten und dann kommen solche Sachen dabei raus und als bin durchaus kein Freund um die deutsche Ordnungshüter, aber wenn ich dann sehe, dass da so ein Bullenauto alleine rumsteht und dann gehen gleich alle drauf, dann frage ich mich doch, wo da irgendwie so ein progressiver Gehalt dabei sein soll. Also wenn das Selbstzweck ist, ist es abzulehnen, das muss Mittel zum Zweck sein, den habe ich da nicht gesehen, ganz einfach. Machen heißt das Politik machen oder? Ja, du hast vorhin gesagt, also in deinem Statement ganz am Anfang hast du gesagt, euch geht es darum, Politik zu machen. So, jetzt hast du gerade das so halb zurückgenommen und gesagt, es war ja irgendwie antipolitisch, was ich da aussage, dann wüsste ich gerne mal was zu tun. Also Politik machen ist natürlich falsch. Es geht um die Kritik der Politik und nicht ums Politik machen. Und diese ganze Terminologie, die ist so entsetzlich typisch links. Und das unterscheidet euch doch in keinem bisschen von den anderen, die da auch rumgesprungen sind. Und die Kritik der No Globals kann man nur gegen sie machen und nicht mit ihnen. Sonst entwertet ihr genau das, was ihr in eurem Grundlagenpapier geschrieben habt. Und so ist es auch gewesen. Das Motto muss doch sein, spalten und nicht versöhnen. Und genau diese Versöhnung hat da doch stattgefunden. Ja, Philipp, ist es Politik im Sinne Adornos, die sinnlose Gewalt zu zelebrieren? Ja, provokante Frage. Ich würde darauf anders antworten. Ich würde sagen, zu dem Ding Politik und Kritik, dass es zweierlei ist, dass es natürlich nachvollziehbar ist, Politik zu machen, wie ich das schon sagte, es ist natürlich nicht gerade angenehm, wenn man, oder es ist überhaupt auch nicht verwerflich und es ist auch nicht reaktionär, das möchte ich hier mal klarstellen, wenn man irgendwie im Hier und Jetzt im Kapitalismus versucht, sein Leben zu verbessern. Genau das, was Adorno gemeint hat. Aber dazu zählt natürlich trotzdem für uns als Linksradikale, dass wir trotzdem eine Kritik am Bestehenden leisten wollen. Und das ist natürlich dann die Kritik an der Politik. Und das sind zwei Felder. Aber ich werde auf keinen Fall sagen, dass Leute, die für mehr Sozialleistungen sind und oder dies oder das oder von mir aus auch gegen Abschiebungen sind oder so, dass das alles reaktionäre Wichser sind. Also das ist irgendwie, da würde ich tatsächlich nicht mitgehen. Das ist natürlich auch nicht revolutionär, wenn man sagt, ja, wir wollen irgendwie ein Existenzgeld oder so haben, aber schlecht ist es auch nicht. Aber deswegen würde ich doch gerade sagen, dass das war halt der Vorteil in Rostock, dass da tatsächlich so eine Kritik an der Politik praktisch gemacht worden ist, in dem Moment, in dem man halt darüber nicht mehr reden konnte. Und das war ja auch genau die Reaktion von den Politikern. Sowas wird nicht verstanden, sowas kann nicht verstanden werden. Und dann natürlich meine konkrete Frage auch an dich. Eine radikale Gesellschaftskritik muss sich auch irgendwann der Frage stellen, was tun? Oder sollen wir die Leute den Islamisten überlassen, die Antworten auf gewisse Fragen finden? Da wäre es doch eigentlich auch sinnvoll, den Leuten quasi eine Kritik an der Wertgesellschaft zu liefern. Mit ihnen, gerade wenn sie, du hast gerade von deinen Bekannten vorhin auch geredet, die aus so einem diffusen Gefühl dahin fahren. Wie auch immer, also diesen Leuten, ich würde doch gerne mit solchen Leuten durchaus ins Gespräch kommen wollen und glaube nicht, dass das alles reaktionäre Nazis sind. Das sind zwar auch noch keine Kommunisten, aber ich glaube nicht, mit sich dort in den Konflikt zu geben und nicht sich dort die Hände schmutzig zu machen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Ja, jetzt hatten wir noch eine Publikumsfrage von einem Herrn da vorne im lilanen Pullover. Welches Mikro? Da hinten. Da, Entschuldigung. Also, es ging jetzt öfter schon um die Frage oder um das Adorno-Zitat vom Herrn von uns ganze Bündnis. Dass man ja auch eintreten kann für Verbesserungen innerhalb des kapitalistischen Systems und dabei aber auch radikale Kritik beibehält. Und den Ansatz finde ich schon richtig, weil es wäre schon ein bisschen zynisch, wenn man sagt, ja, die haben halt zu wenig Geld und wir demonstrieren jetzt nicht für höhere Löhne oder so. Aber ich frage mich halt, warum man dann zu einem Event geht, wo über gutes oder schlechtes Wetter diskutiert wird. Also ich sehe den Zusammenhang nicht zwischen, wo gibt es da eine Verbesserung der Leute im Zusammenhang mit dem G8. Also das kann man schon machen, aber Ich finde, ich weiß nicht, warum man dann so aufgeklärtes Feigenblatt für eine reaktionäre Bewegung sein muss, die in den letzten Zügen liegt. Also da wertet man die Antiglobalisierungsbewegung ja nur auf. Ich glaube, das hat ums Ganze ja auch teilweise, zumindest in dem ersten großen Papier, versucht zu relativieren und das gerechtfertigt, als dass es im Grunde egal wäre, wo man am Ende seine Kritik manifestiert. Nur, dass Heiligendamm sich gerade deswegen so gut dazu eignen würde, weil dort eben das entsprechende Potenzial wäre. Insofern würde ich die Frage an Tom geben, warum gerade Heiligendamm zum Ort ausgewählt wurde. Schließlich hat die interventionistische Linke, wenn mich nicht alles täuscht, ich gerade deswegen gegründet. Nee, deswegen nicht gegründet. Wie soll man sagen? Das war für uns so ein bisschen das erste Experimentierfeld, was eine radikal linke Intervention in eine gesellschaftliche Debatte, die der G8 mit oder ohne radikal linke gewesen wäre, angeht. Also das erste Möglichkeit, sich da auszuprobieren sozusagen. Zum Thema Diskussion über schlechtes Wetter und die Sinnlosigkeit der G8. Es gibt einen Großteil der hier als reaktionär titulierten Strömungen, sag ich mal, innerhalb dieser globalisierungskritischen Bewegung, vor allem von Attac angefangen über diverse NGOs und so weiter, die sich tatsächlich von einem Dialog mit den G8-Regierungen reale Verbesserungen versprechen. Das hat man gesehen bei den G8-Gipfeln in Glen Eagles beispielsweise. Dort ist diese Strömung sehr stark präsent gewesen. Es hat diese Bono-Kampagne, diese Pop-Kampagne gegeben mit Make Poverty History, was da zum Händeschütteln mit Tony Blair geführt hat und quasi eine einzige Gemengelage, Friede, Feuer, Eierkuchen, war da, glaube ich, eher das Motto zwischen G8 und den vermeintlich kritischen Demonstranten. Es hat zum Ausschluss in Glen Eagles des radikalen Teils, der linksradikalen Teils der Bewegung geführt. Und genau das wollte man in Rostock und in Heiligendamm nicht mehr haben. Deshalb war es für uns Anlass, da unsere Position stark zu machen und den G8 ihre Legitimität abzusprechen und die Dialogbereitschaft auch nicht aufkommen zu lassen, sozusagen. Insofern waren die Riots natürlich etwas Antipolitisches, dass da signalisiert wurde mit, wir wollen hier nicht nur nette Kritik üben, sondern, wie soll man sagen, verweigern uns da jeglicher Diskussion und wollen immer noch alles noch kaputt machen. Ich glaube aber, dass diese Riots tatsächlich völlig überbewertet werden, sowohl dem antideutschen Kollegen da hinten, insbesondere da die reale Auswirkung total überbewertet wurde in der Presse. In der Presse stand tatsächlich, halb Rostock wäre in Schutt und Asche gelegt worden. Wer da war, weiß, dass dem überhaupt nicht so ist. Da hat ein Auto gebrannt, zwei andere sind noch kaputt gemacht worden und das Ganze hat sich in anderthalb Seitenstraßen abgespielt. Da ist keine ostdeutsche Kleinstadt in Schutt und Asche gelegt worden, sondern faktisch waren das Selbstverteidigungsmaßnahmen von jugendlichen Demonstrantinnen, die diversen stundenlangen Polizeiangriffen mit teilweise 11 Wasserwerfern, 3 Räumpanzern und jeder Menge CS-Gas und Blendschockgranaten ausgesetzt waren. Ich weiß nicht, was die Autos da gemacht haben, ehrlich gesagt. Es war das einzige in einer bereits geräumten Straße. Da mussten alle Anwohner ja Autos wegparken, was das eine da verloren hatte. Weiß ich nicht, warum das irgendwelche Punker angezündet haben, kann ich auch nicht sagen. Ich weiß nicht. Ja, aber Philipp wollte noch direkt auf die Frage was antworten und von daher. Ja, einmal würde ich mich natürlich dem Moderator anschließen, der hat das ja schon schön gesagt. Zum anderen würde ich natürlich nochmal sagen, dass ich natürlich auch beim G8 in der politischen Ebene reflektieren sich auch immer die Herrschaftsverhältnisse. Das ist auch dort so, von daher ist es nicht auch automatisch verkehrt, beim G8 präsent zu sein. Gut, das ist natürlich bei irgendeiner Dorfsitzung auch nicht, aber wie gesagt, das haben wir in einem Papier Anfang des Jahres, das ist auch auf unserer Internetseite, haben wir zu der Frage nochmal Stellung genommen und dort haben wir auch betont, dass wir natürlich, wenn wir die Macht hätten, andere Dinge zu tun, zum Beispiel, dass wir die Universität besetzen und dort den Betrieb selber regeln würden, würden wir das tun, aber wir sind halt überhaupt nicht in dieser Lage und müssen uns deshalb leider ein bisschen auf diese symbolische Politik einlassen und das so ein bisschen als radikales Marketing begreifen, das ein bisschen als radikales Marketing, aber nicht als, als Akt, über den dort richtig viel entschieden wird. Ja, nur direkt darauf antworten wäre jetzt möglich. Ja. Es geht ja auch darum, dass man, also ich würde halt auch sagen, dass man Verbesserungen erkämpft und nicht damit erreicht, dass man an der G8 appelliert, dass sie Verbesserungen durchsetzt. Und daher finde ich halt einfach, also das ist bei den G8-Protesten passiert. Und da finde ich halt dann, wenn man so ein Argument vorschiebt, ja, wir sind für eine Verbesserung Verbesserung der Verhältnisse im Kapitalismus, dann aber irgend so eine reformistische Position hat, zu sagen, ja, wir appellieren jetzt an die Mächtigen der Welt, dass sie uns die Verbesserung jetzt von oben herunter geben. Ich finde das halt echt eine jenseitige Position. Ich meine, Verbesserungen werden erkämpft und nicht erbettelt. Woanders? Ja. Entschuldigung, wenn ihr das anerkennt und so. Ja, ich meine, zu den sozialen Verbesserungen. Also ich meine, wer erkämpft, nicht erbettelt. Okay, richtig. Aber wer soll denn die sozialen Verbesserungen geben? Also, und dann richtet sich dein Kampf doch konkret an für höhere Löhne etc. Muss dir natürlich die Löhne auch jemand zahlen. Wir wollen eigentlich gar keine Löhne haben. Das ist eigentlich unsere Kritik, aber deswegen sagen wir auch, wir fahren dahin und sagen, natürlich, Politik machen für ein besseres Leben ist okay, solange es nicht in reaktionären Vorstellungen abgleitet. Politik machen alleine ist nicht reaktionär, sondern einfach nur bürgerlich. Und wir wollen aber noch mehr. Wir wollen den Kapitalismus abschaffen, darum geht es uns. Und das hatten wir halt ein bisschen das hat uns gestört an der IEL, dass dort einfach nur Richtungsforderungen gekommen sind und die radikale Kritik einfach in den Hintergrund gerückt worden ist. Deswegen haben wir die radikale Kritik einfach in den Vordergrund gestellt und gesagt, uns geht es ums Ganze. Und wir haben auch keine Forderungen aufgestellt, aber ich finde es jetzt auch nicht reaktionär, wenn Leute Forderungen für ein besseres Leben aufstellen und ich meine, wer soll ihnen diese Forderung denn erfüllen, wenn nicht der Arbeitgeber, der Regierungschef? Das ist natürlich überhaupt nicht revolutionär, aber genau das muss man halt den Leuten dann auch sagen, dass es nicht revolutionär ist, sondern einfach bürgerlich. Also die Kritik an der Politik ist praktisch geworden, wenn ich Philipp richtig verstanden habe. Für mich ist das vor allem militanter Reformismus gewesen, was sich dazu getragen hat, und ich fühle mich auch bestätigt durch das, was hier gesagt worden ist. Kritik ist was anderes. Man muss eigentlich gar nicht sonderlich theoretisch werden, sondern sich einfach nur darüber Gedanken machen, was eigentlich im Schwange ist. Wenn sich in Deutschland Tausende zusammenrotten, dann ist nämlich immer was faul. Da sollte man auf Distanz gehen und man demonstriert einfach nicht mit Antisemiten, Anti-Amerikanern, die da auch präsent sind. Da ist einfach nichts zu holen. Wo wir schon beim Thema Holen sind. Das Ganze klingt für mich jetzt arg nach dem, von dem ich eigentlich gehofft hatte, dass es ein für alle Mal verschwunden ist, dieses, wir holen die Leute da ab, wo sie stehen. Das klingt unglaublich konstruktiv und ich habe auch den Eindruck, das ist auch genauso gemeint. Kritik ist nie konstruktiv, Kritik ist immer destruktiv. Und genau das, was mal die Maßgabe war, auch der Antideutschen gewesen ist, diese destruktive Kritik, das ist nämlich die einzige, die ihren Namen verdient, zu äußern, hinter dieses Erreichte seid ihr mit eurer Bündnispolitik massiv zurückgefallen. Deswegen kann ich das Ganze überhaupt nicht als Fortschritt begreifen. Wenn du mich fragst, wie wird man sowas denn los gegenüber Leuten, die zu Hause bleiben? Ihr habt doch eine Website, ihr habt eure Kritik darauf ja veröffentlicht. Die Leute, die da waren, Leute, mit denen man normalerweise nichts zu tun haben will, dass man glaubt, dass man die da abholen kann, wo sie stehen und dass man es gerade da vermitteln kann. Also ich sehe da wirklich nur Bewegungsfetischismus, Militanzfetischismus und sonst gar nichts. Ich sehe aber keine Kritik, beziehungsweise die Kritik, die ihr geäußert habt und die ich in weiten Teilen noch gut und richtig fand, gerade in eurem Grundlagenpapier, habt ihr mit eurer Beteiligung zurückgenommen. Und das ist ein Rückschritt. Und weil es ein Rückschritt ist, ist das Ganze, kann man das Ganze wirklich nur bleiben lassen. Das ist die Alternative, dann zu Hause zu bleiben und das von da aus zu machen, die destruktive Kritik zu äußern. Und wenn man destruktive Kritik in Heiligendamm hätte loswerden wollen, dann muss man das gegen die No-Globals machen und nicht mit ihnen und nicht anfangen, da irgendwas zu verteidigen, wenn es wirklich richtig Rummel gibt und man denkt, geil, jetzt sind wir auch mit dabei. Das muss man gegen die machen, wenn ihr das kritisiert, was da passiert. Und du hast es ja sehr zaghaft hier auch nochmal angedeutet, zu sagen, naja, wenn es da ins Reaktionäre abgleitet, muss man da sein. Das ist an genügend Stellen abgeglitten, was wahrgenommen habe ich aber nicht. Also wenn ihr es gegen die machen wollt, dann könnt ihr das nicht machen in Heiligendamm mit diesen Leuten. Dafür muss man nicht zu Hause bleiben, dann fährt man vielleicht auch nach Heiligendamm, dann macht man aber was gegen diese ganze Protestveranstaltung und begibt sich nicht auf sie.